Dies ist doch Allah, euer Herr, der Schöpfer von allem. Es gibt keinen Gott außer ihm. Wie lasst ihr euch also abwendig machen?